Ich war damals in Köln und wir haben jeden Tag im Fernsehen mitverfolgt, wie die Studenten auf die Straße gingen und wie sie unterstützt wurden. Auch hier unter Chinesen fanden sie große Resonanz. Fast alle Chinesen sprachen ihre Sympathie für die Studenten und gegen die Regierung aus, bis zu der Stunde des Blutvergießens, und da schwiegen plötzlich alle und am nächsten Tag hörten wir genau das Gegenteil. Das Gegenteil? Das Gegenteil heißt, alle sagen bei Parteisitzungen oder bei der internen Sitzung, sie seien alle wieder für die Politik des Staates. Sie müssen ja für die Politik des Staates sein, sonst sind sie selber dran. Deswegen war das für uns zwar sehr schmerzhaft, aber nachvollziehbar, weil dann jeder um sein Leben bangte. In den 80er Jahren waren Sie auch ein chinesischer Student, Herr Xi. In dieser Zeit nahm das seinen Anfang, was wir unter dem Begriff Demokratiebewegung fassen. Was war das eigentlich für ein Verständnis von Demokratie? Das Verständnis von Demokratie war am Anfang sehr zaghaft. Man stellt sich eher vor, dass alle mitreden dürfen, also eher eine Redefreiheit, eine Meinungsfreiheit als eine Mitgestaltungsfreiheit, also etwa Versammlungsfreiheit, war lange auch für uns junge Studenten unvorstellbar. Danach kam dann natürlich die Straffreiheit auch für falsche Worte als die nächste Forderung. Das war dann auf dem Platz eine zentrale Forderung. Und später kam auch für meine Vorstellung damals schon sehr avantgarde einen offenen Dialog aus Augenhöhe mit der Regierung. Und das war natürlich sehr prägend für die Bewegung 1989 auf dem Platz, aber auch jenseits des Platzes, denn 1988 hat es schon die ersten vom Fernsehen übertragenen Rededuellsendungen gegeben zwischen Regionalpolitikern und Bürgern. Das waren die ersten sehr zaghaften Versuche, jetzt die Demokratie als erlebbaren Alltag einzuführen. Aber wie gesagt, das war der erste sehr, sehr kleine Versuch. Es sind ja die, wenn man so will, die Basisregeln der Demokratie nach westlichem Verständnis. Kann man überhaupt von einem chinesischen Demokratieverständnis sprechen? Nein, die Demokratie ist historisch gesehen im Westen sowohl als Theorie wie auch als politische Praxis erwachsen. China will ja die Modernisierung, will die Industrialisierung, will die neue Gesellschaftsordnung. Und diese Gesellschaftsordnung hatte zumindest in Westeuropa, aber auch in Amerika sich als erwiesen abhängig von der Demokratie. Ohne Demokratie konnte keine Gesellschaftsordnung mit diesen Inhalten und Merkmalen funktionieren. Deswegen gibt es meines Erachtens auch nicht eine wirklich chinesische Demokratie oder chinesische Vorstellung von Demokratie. Die Staatsführung hat damals sofort erkannt, dass solch ein Willkürakt wie vom 3. und 4. Juni 1989 natürlich auch eine Art revolutionären Mythos begründen könnte und hat alles daran gesetzt, diese Tage gewissermaßen aus der Geschichte zu streichen. Also den 3. und 4. Juni 1989 gibt es förmlich nicht. Ist diese Strategie eigentlich aufgegangen? Sie ist auf der einen Seite natürlich aufgegangen. Die junge Generation weiß kaum noch, dass vor 20 Jahren etwas Sensationelles passiert ist. Die Rechnung ist aber auf der anderen Seite überhaupt nicht aufgegangen, denn die Tabuisierung ist die wirksamste Wachhalter für Dinge, die passiert sind. Je strenger man etwas tabuisiert, desto umfangreicher und tiefgehender wird die Mystifizierung dieses Ereignisses. Und wenn also Kinder oder Jugendliche heute danach fragen, dann fragen sie mit leuchtenden Augen, als wäre das etwas ganz Unglaubliches damals war. Und ich denke, die Kommunistische Partei tut sich immer schwerer, weil auch immer mehr, auch Intellektuelle etwa innerhalb des Systems fordern, jetzt müssen wir wirklich die Karten auf den Tisch legen. Also kurz vor dem Jahrestag gab es in Peking von 19 Initiatoren organisiert ein Symposium über diesen Tag. Die Polizei hatte seit 20 Jahren zum ersten Mal versucht, das halbwegs zuzulassen, unter der Auflage, dass nur die 19 Menschen daran teilnehmen dürfen und niemand anderen. Das zeigt ja, dass die Tabuisierung langsam ihre Wirkung verliert, ihre Gegenwirkung verstärkt. Also man hat lange Zeit totgeschwiegen mit dem Ziel, dass man das vergisst. Aber das Vergessen funktioniert nicht. Man versucht weiterhin ja jegliche demokratische Protestkultur doch zu unterdrücken. Also Sie sprachen jetzt schon von einer zögerlichen Lockerung dieser Bestrebungen. Im letzten Jahr hat sich die Charta 08 formiert, eine Gruppe von Intellektuellen, die für die Menschenrechte eintritt. Dabei sind auch Vertreter, die an Tiananmen und die Opfer erinnern. Also kehrt die Geschichte doch auf diesen Wegen wieder zurück? Ganz bestimmt. Denn Tiananmen-Ereignis oder wir nennen das jetzt mal im Namen Tiananmen-Massaker, ist eindeutig eine epochale Wende. Denn ab diesem Zeitpunkt danach glaubte in China niemand mehr noch an irgendwelche ideologischen Diskurs diese Partei. Man macht nur mit ohne Glauben, ohne Überzeugung, ohne Pathos, nur mit Pragmatismus. Auch die Partei wurde gezwungen, nur zum Pragmatismus als die einzige Rettungsanker. Insofern denke ich, entladen sich zum Beispiel die sozialen Konflikte genau symbolisch an diesem Jahrestag. Viele, die jetzt demonstrieren, haben sehr konkrete Belange am Herzen, aber sie schreien ihre Belange aus. Sie sagen, ja, also wenn ihr nämlich vor 20 Jahren die Leute schon auf offener Straße umgebracht habt, dann trauen wir euch alles zu. Auch das Unrecht, das mir im Moment passiert. Und es ist psychologisch sehr interessant zu sehen, dass diese Mystifizierung genau in das Gegenteil umschlägt, nämlich dass das jetzt ein Sammelbecken für Unruhen, für Unzufriedenheit, aber auch für Forderungen geworden ist, genau diametrisch das Gegenteil dessen, was die Partei eigentlich mit dieser Schweigetaktik erreichen wollte. Und etwas anderes ist natürlich auch, dass zum Beispiel die chinesischen Intellektuellen etwas fordern, wie eine Wahrheitskommission nach dem Beispiel von Südafrika. Erst die Wahrheit, dann die nationale Versöhnung. Und allein das Wort Versöhnung, diese Forderung lässt aufhorchen, weil natürlich der Wohlstand nicht alles übertünchen kann und gerade dann nicht, wenn der Wohlstand abbröckelt mit der Wirtschaftskrise. Es gibt auch international anerkannte Statistik der Akademiker. Arbeitslosigkeit in China, die beträgt jetzt in Großstädten bei 50%. Das sind eben nicht normale Leute. Das sind nicht Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter, die sich keine öffentliche Stimme leisten können. Das sind Studierenden, in die ganze Familien, ganzen Sippen jahrelang investieren. Das heißt, wenn sie wieder den Mund aufmachen, wenn die Familien hinter ihnen den Mund aufmachen, suchen sie natürlich nach einer Symbolik. Und Tiananmen bietet in aller Hinsicht diese Symbolik.